Der kleine Katechismus von Dr. Martin Luther in der Ausführung von 1929. Das erste Hauptstück: Die 10 Gebote. Das erste Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Was ist das? Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Das zweite Gebot: Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht unnützlich führen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir bei seinem Namen nicht fluchen, schwören, zaubern, lügen oder trügen, sondern denselben in allen Nöten anrufen, beten, loben und danken. Das dritte Gebot: Du sollst den Feiertag heiligen. Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir die Predigt und sein Wort nicht verachten, sondern dasselbe heilig halten, gerne hören und lernen. Das vierte Gebot: Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass dir's wohlgehe und du lange lebest auf Erden. Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unsere Eltern und Herren nicht verachten noch erzürnen, sondern sie in Ehren halten, ihnen dienen, gehorchen, sie lieb und wert haben. Das fünfte Gebot: Du sollst nicht töten. Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unserem Nächsten an seinem Leibe keinen Schaden noch Leid tun, sondern ihm helfen und fördern in allen Leibesnöten. Das sechste Gebot: Du sollst nicht Ehe brechen. Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir keusch und züchtig leben in Worten und Werken und ein jeglicher sein Gemahl lieben und ehren. Das siebte Gebot: Du sollst nicht stehlen. Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unsers Nächsten Geld oder Gut nicht nehmen, noch mit falscher Ware oder Handel an uns bringen, sondern ihm sein Gut und Nahrung helfen bessern und behüten. Das achte Gebot: Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unseren Nächsten nicht fälschlich belügen, verraten, Aster reden oder bösen Leumund machen, sondern sollen ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Das neunte Gebot: Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unserem Nächsten nicht mit List nach seinem Erbe oder Hause stehen und mit einem Schein des Rechts an uns bringen, sondern ihm dasselbe zu behalten förderlich und dienlich sein. Das zehnte Gebot: Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh oder alles, was sein ist. Was ist das? Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unserem Nächsten nicht sein Weib, Gesinde oder Vieh abspannen, abdringen oder abwendig machen, sondern dieselben anhalten, dass sie bleiben und tun, was sie schuldig sind. Was sagt nun Gott von diesen Geboten allen? Er sagt also: Ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der über die, so mich hassen, die Sünde der Väter heimsucht an den Kindern, bis ins dritte und vierte Glied. Aber denen, so mich lieben und meine Gebote halten, tue ich wohl bis ins tausendste Glied. Was ist das? Gott treue zu strafen alle, die diese Gebote übertreten. Darum sollen wir uns fürchten vor seinem Zorn und nicht wieder solche Gebote tun. Er verheißt aber Gnade und alles Gute allen, die solche Gebote halten. Darum sollen wir ihn auch lieben und vertrauen und gerne tun nach seinen Geboten. Das zweite Hauptstück: Der Glaube. Der erste Artikel: von der Schöpfung. Ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erden. Was ist das? Ich glaube, dass mich Gott geschaffen hat, samt allen Kreaturen, mir Leib und Seele, Augen, Ohren und alle Glieder, Vernunft und alle Sinne gegeben hat und noch erhält. Dazu Kleider und Schuh, Essen und Trinken, Haus und Hof, Weib und Kind, Acker, Vieh und alle Güter, mit aller Notdurft und Nahrung dieses Leibes und lebensreichlich und täglich versorget. Wieder alle Fährlichkeit beschirmet und vor allem Übel behütet und bewahret, und das alles aus lauter väterlicher göttlicher Güte und Barmherzigkeit, ohne all mein Verdienst und Würdigkeit. Des alles ich ihm zu danken und zu loben und dafür zu dienen und gehorsam zu sein schuldig bin, das ist gewisslich wahr. Der zweite Artikel. Von der Erlösung. Ich glaube an Jesum Christum, Gottes eingeborenen Sohn, unsern Herrn, der empfangen ist vom Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontio Pilato, gekreuziget, gestorben und begraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tage wieder auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel, sitzend zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Was ist das? Ich glaube, dass Jesus Christus wahrhaftiger Gott vom Vater in Ewigkeit geboren und auch wahrhaftiger Mensch von der Jungfrau Maria geboren sei mein Herr, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöset hat, erworben, gewonnen, von allen Sünden, vom Tode und von der Gewalt des Teufels, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen teuren Blut und mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben, auf dass ich sein Eigen sei und in seinem Reich unter ihm lebe und ihm diene in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit. Gleich wie er ist auferstanden vom Tode, lebet und regiert in Ewigkeit. Das ist gewisslich wahr. Der dritte Artikel. Von der Heiligung. Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Amen. Was ist das? Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesum Christum, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiliget und erhalten. Gleich wie er die ganze Christenheit auf Erden berufet, sammelt, erleuchtet, heiliget und bei Jesu Christo erhält, im rechten einigen Glauben. In welcher Christenheit er mir und allen Gläubigen täglich alle Sünden reichlich vergibt und am jüngsten Tage mich und alle Toten aufwecken wird und mir samt allen Gläubigen in Christo ein ewiges Leben geben wird. Das ist gewisslich wahr. Das dritte Hauptstück. Das Vaterunser. Vaterunser, der du bist im Himmel. Was ist das? Gott will uns damit locken, dass wir glauben sollen, er sei unser rechter Vater und wir seine rechten Kinder, auf dass wir getrost und mit aller Zuversicht ihn bitten sollen, wie die lieben Kinder ihren lieben Vater. Die erste Bitte. Geheiliget werde dein Name. Was ist das? Gottes Name ist zwar an ihm selbst heilig, aber wir bitten in diesem Gebet, dass er auch bei uns heilig werde. Wie geschieht das? Wo das Wort Gottes lauter und rein gelehrt wird und wir auch heilig als die Kinder Gottes danach leben, das hilft uns, lieber Vater im Himmel. Wer aber anders lehret und lebet, denn das Wort Gottes lehret, der entheiliget unter uns den Namen Gottes. Davor behüte uns himmlischer Vater. Die zweite Bitte. Dein Reich komme. Was ist das? Gottes Reich kommt wohl ohne unser Gebet von ihm selbst, aber wir bitten in diesem Gebet, dass es auch zu uns komme. Wie geschieht das? Wenn der himmlische Vater uns seinen Heiligen Geist gibt, dass wir seinem heiligen Wort durch seine Gnade glauben und göttlich leben, hier zeitlich und dort ewiglich. Die dritte Bitte. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Was ist das? Gottes guter, gnädiger Wille geschieht wohl ohne unser Gebet. Aber wir bitten in diesem Gebet, dass er auch bei uns geschehe. Wie geschieht das? Wenn Gott allen bösen Rat und Willen bricht und hindert, so uns den Namen Gottes nicht heiligen und sein Reich nicht kommen lassen wollen, als da ist des Teufels, der Welt und unser Fleischwille, sondern stärket und behält uns fest an seinem Wort und Glauben bis an unser Ende, das ist sein gnädiger guter Wille. Die vierte Bitte. Unser täglich Brot gib uns heute. Was ist das? Gott gibt täglich Brot, auch wohl ohne unsere Bitte allen bösen Menschen. Aber wir bitten in diesem Gebet, dass er uns erkennen lasse und mit Danksagung empfangen unser täglich Brot. Was heißt denn täglich Brot? Alles, was zu Leibesnahrung und Notdurft gehört, als Essen, Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, fromm Gemahl, fromme Kinder, fromm Gesinde, fromme und treue Oberherrin, gut Regiment, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen. Die fünfte Bitte. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Was ist das? Wir bitten in diesem Gebet, dass der Vater im Himmel nicht ansehen wolle unsere Sünden und um derselben Willen solche Bitten nicht versagen. Denn wir sind der keines wert, dass wir bitten, haben's auch nicht verdienet, sondern er wolle uns alles aus Gnaden geben. Denn wir täglich viel sündigen und wohl eitel Strafe verdienen, so wollen wir wiederum auch herzlich vergeben und gern wohltunen denen, die sich an uns versündigen. Die sechste Bitte. Und führe uns nicht in Versuchung. Was ist das? Gott versucht zwar niemand, aber wir bitten in diesem Gebet, dass uns Gott wolle behüten und erhalten, auf dass uns der Teufel, die Welt und unser Fleisch nicht betrüge und verführe in Missglauben, Verzweiflung und andere große Schande und Laster. Und ob wir damit angefochten würden, dass wir doch endlich gewinnen und den Sieg behalten. Die siebte Bitte. Sondern erlöse uns von dem Übel. Was ist das? Wir bitten in diesem Gebet, als in der Summa, dass uns der Vater im Himmel von allerlei Übel Leibes und der Seele Gutes und Ehre erlöse. Und zuletzt, wenn unser Stündlein kommt, ein seliges Ende beschere. Und mit Gnaden von diesem Jammertal zu sich nehme in den Himmel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Was heißt Amen? Dass ich soll gewiss sein, solche Bitten sind dem Vater im Himmel angenehm und erhöret. Denn er selbst hat uns geboten, also zu beten, und verheißen, dass er uns will erhören. Amen. Amen, das heißt, ja. Ja, es soll also geschehen. Das vierte Hauptstück. Das Sakrament der heiligen Taufe. Zum ersten. Was ist die Taufe? Die Taufe ist nicht allein schlecht Wasser, sondern sie ist das Wasser in Gottes Gebot gefasst und mit Gottes Wort verbunden. Welches ist denn solch Wort Gottes? Da unser Herr Christus spricht, Matthäi am letzten, gehet hin in alle Welt, lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Zum andern, Was gibt oder nützt die Taufe? Sie wirkt Vergebung der Sünden, erlöset vom Tode und Teufel und gibt die ewige Seligkeit allen, die es glauben, wie die Worte und Verheißung Gottes lauten. Welche sind solche Worte und Verheißungen Gottes? Da unser Herr Christus spricht, Marki am letzten. Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubet, der wird verdammt werden. Zum Dritten. Wie kann Wasser solche großen Dinge tun? Wasser tut's freilich nicht, sondern das Wort Gottes so mit und bei dem Wasser ist und der Glaube so solchem Worte Gottes im Wasser trauet. Denn ohne Gottes Wort ist das Wasser schlecht Wasser und keine Taufe. Aber mit dem Worte Gottes ist's eine Taufe. Das ist ein gnadenreich Wasser des Lebens und ein Bad der neuen Geburt im Heiligen Geist, wie St. Paulus sagt zu Tito am 3. Kapitel. Gott macht uns selig durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes, welchen er ausgegossen hat über uns reichlich durch Jesum Christum, unseren Heiland, auf dass wir durch desselben Gnade gerecht und Erben sein des ewigen Lebens nach der Hoffnung. Das ist gewisslich wahr. Zum Vierten. Was bedeutet denn solch Wassertaufen? Es bedeutet, dass der alte Adam in uns durch tägliche Reue und Buße soll ersäuft werden und sterben mit allen Sünden und bösen Lüsten. Und wiederum täglich herauskommen und auferstehen ein neuer Mensch, der in Gerechtigkeit und Reinigkeit vor Gott ewiglich lebe. Wo steht das geschrieben? St. Paulus zu den Römern am 6. spricht. Wir sind samt Christo durch die Taufe begraben in den Tod, auf das gleich wie Christus ist von den Toten auferweckt durch die Herrlichkeit des Vaters, also sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. Das fünfte Hauptstück. Das Sakrament des Altars oder das heilige Abendmahl. Was ist das Sakrament des Altars? Es ist der wahre Leib und Blut unseres Herrn Jesu Christi, unter dem Brot und Wein uns Christen zu essen und zu trinken von Christo selbst eingesetzt. Wo steht das geschrieben? So schreiben die heiligen Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und St. Paulus. Unser Herr Jesus Christus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desselbigen gleich nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr's trinkt, zu meinem Gedächtnis. Was nützet denn solch Essen und Trinken? Das zeigen uns diese Worte. Für euch gegeben und vergossen zur Vergebung der Sünden. Nämlich, dass uns im Sakrament Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit durch solche Worte gegeben wird. Denn wo Vergebung der Sünden ist, da ist auch Leben und Seligkeit. Wie kann leiblich Essen und Trinken solche große Dinge tun? Essen und Trinken tut's freilich nicht, sondern die Worte so da stehen. Für euch gegeben und vergossen zur Vergebung der Sünden. Welche Worte sind neben dem leiblichen Essen und Trinken als das Hauptstück im Sakrament? Und wer denselben Worten glaubt, der hat, was sie sagen und wie sie lauten, nämlich Vergebung der Sünden. Wer empfängt denn solch Sakrament würdiglich? Fasten und leiblich sich bereiten ist wohl eine feine äußerliche Zucht, aber der ist recht würdig und wohlgeschickt, wer den Glauben hat an diese Worte. Für euch gegeben und vergossen zur Vergebung der Sünden. Wer aber diesen Worten nicht glaubt oder zweifelt, der ist unwürdig und ungeschickt, denn das Wort für euch fordert eitelgläubige Herzen. Das Lehrstück von der Beichte. Was ist die Beichte? Die Beichte begreift zwei Stücke in sich. Eines, dass man die Sünde bekenne. Das andere, dass man die Absolution oder Vergebung vom Beichtiger empfange als von Gott selbst und ja nicht daran zweifle, sondern fest glaube, die Sünden seien dadurch vergeben vor Gott im Himmel. Welche Sünden soll man beichten? Vor Gott soll man sich aller Sünden schuldig geben, auch die wir nicht erkennen, wie wir im Vater unser tun. Aber vor dem Beichtiger sollen wir allein die Sünden bekennen, die wir wissen und fühlen im Herzen. Welche sind die? Da siehe deinen Stand an nach den 10 Geboten. Ob du Vater, Mutter, Sohn, Tochter, Herr, Frau, Knecht, Magd seist. Ob du ungehorsam, untreu, unfleißig, zornig, unzüchtig, hässig gewesen seist. Ob du jemand Leid getan hast mit Worten oder Werken. Ob du gestohlen, versäumet, verwahrloset oder Schaden getan hast. Das Lehrstück vom Amt der Schlüssel. Was ist das Amt der Schlüssel? Das Amt der Schlüssel ist die sonderbare Kirchengewalt, die Christus seiner Kirche auf Erden hat gegeben, den bußfertigen Sündern die Sünde zu vergeben, den unbußfertigen aber die Sünde zu behalten, solange sie nicht Buße tun. Wo steht das geschrieben? So schreibt der heilige Evangelist Johannes im 20. Kapitel: Der Herr Jesus blies seine Jünger an und sprach zu ihnen: Nehmet hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasset, denen sind sie erlassen, und welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Was glaubest du bei diesen Worten? Ich glaube, was die berufenen Diener Christi aus seinem göttlichen Befehl mit uns handeln. Sonderlich, wenn sie die öffentlichen und unbußfertigen Sünder von der christlichen Gemeinde ausschließen und die, so ihre Sünden bereuen und sich bessern wollen, wiederum entbinden, dass es also kräftig und gewiss sei, auch im Himmel, als handelte es unser lieber Herr Christus selber. Dr. Martin Luthers Haustafel etlicher Sprüche für allerlei christliche Stände. Den Bischöfen, Pfarrherren und Predigern. Ein Bischof soll unsträflich sein, eines Weibes Mann, nüchtern, sittig, mäßig, gastfrei, lehrhaftig, nicht ein Weinsäufer, nicht beißig, nicht unehrlich Hantierung treiben, sondern gelinde, nicht haderhaftig, nicht geizig, der seinem eigenen Hause wohl vorstehe, der gehorsame Kinder habe mit aller Ehrbarkeit, nicht ein Neuling, der ob dem Worte halte, das gewiss ist, und lehren kann, auf dass er mächtig sei zu ermahnen durch die heilsame Lehre und zu strafen die Widersacher. In der ersten Epistel zu Timotheus, am 3. Kapitel. Von weltlicher Obrigkeit. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, denn die Obrigkeit so allenthalben ist, ist von Gott geordnet. Wer aber der Obrigkeit widerstrebet, der widerstrebet Gottes Ordnung. Wer aber widerstrebet, wird sein Urteil empfangen. Denn sie trägt das Schwert nicht umsonst, sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe über die, so Böses tun. Zu Römern am 13. Kapitel. Den Ehemännern. Ihr Männer, wohnet bei euren Weibern mit Vernunft, und gebet dem Weiblichen als dem schwächsten Werkzeuge seine Ehre, als Miterben der Gnade des Lebens, auf dass euer Gebet nicht verhindert werde. In der ersten Epistel Petri am 3. Kapitel. Und seid nicht bitter gegen sie. Zu Kolosser am 3. Kapitel. Den Ehefrauen. Die Weiber seien untertan ihren Männern als dem Herrn, wie Sarah Abraham gehorsam war und hieß ihn her, welcher Töchter ihr worden seid, so ihr wohltut und nicht so schüchtern seid. In der ersten Epistel Petri am 3. Kapitel. Den Eltern. Ihr Väter, reizet eure Kinder nicht zum Zorn, dass sie nicht scheu werden, sondern ziehet sie auf in der Zucht und Vermahnung zu dem Herrn. Zu Epheser am 6. Kapitel. Den Kindern. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist billig. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das Verheißung hat, nämlich, dass dir's wohlgehe und du lange lebest auf Erden. Zu Epheser am 6. Kapitel. Den Knechten, Mägden, Tagelöhnern und Arbeitern. Ihr Knechte, seid gehorsam euren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern, in Einfältigkeit eures Herzens, als Christo selbst, nicht mit Dienst allein vor Augen als Menschen zu gefallen, sondern als die Knechte Christi, dass ihr solchen Willen Gottes tut, von Herzen mit gutem Willen. Lasst euch dünken, dass ihr dem Herrn und nicht den Menschen dienet. Und wisset, was ein jeglicher Gutes tut, das wird er empfangen, er sei Knecht oder frei. Den Hausherren und Hausfrauen. Ihr Herren, tut auch dasselbige gegen ihnen und lasset euer Treuen und wisset, dass ihr auch einen Herrn im Himmel habt und ist bei ihm kein Ansehen der Person. Epheser 6. Der gemeinen Jugend. Ihr Jungen, seid den Alten untertan und beweiset darin die Demut. Denn Gott widerstehet den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, dass er euch erhöhe zu seiner Zeit. In der ersten Epistel Petri am 5. Kapitel. Den Witwen. Welche eine rechte Witwe und einsam ist, die stellet ihre Hoffnung auf Gott und bleibet am Gebet Tag und Nacht. Welche aber in Wollüsten lebet, die ist lebendig tot. In der ersten Epistel zu Timotheus am 5. Kapitel. Der Gemeinde. Liebe deinen Nächsten als dich selbst. In dem Wort sind alle Gebote verfasset. Zu Römern am 13. Kapitel. Und haltet an mit Beten für alle Menschen. In der ersten Epistel zu Timotheus Kapitel 2. Ein jeder lern seine Lektion, so wird es wohl im Hause stohen. Nachwort des Herausgebers. Schon die zweite gemehrte und gebesserte Wittenberger Auflage des Kleinkatechismus vom 13. Juni 1529 brachte 20 Bilder. Eins für jedes der 10 Gebote, für jeden der 3 Glaubensartikel und für jede der 7 Bitten. Die Bilder waren nicht sehr hervorragend. Luther hatte nur die biblischen Geschichten seinerseits bezeichnet, die bildlich dargestellt werden sollten. Sein Drucker, Schürlens, hatte dann einfach Bildstöcke, die er bereits vorrätig hatte oder sich leicht verschaffen konnte, benutzt. Luther selbst hatte in der Vorrede zum Kleinkatechismus die Lehrer ermahnt: Nimm immer viel Exempel aus der Schrift, da Gott solche Leute bestraft und gesegnet hat. Er wusste, was ein Bild im Unterricht zur Veranschaulichung bedeutet. Wie durchs Wort, so wollte er auch durchs Bild wirken. Die reformatorischen Holzschnitte, die Bilder zur Heiligen Schrift und zu Flugblättern haben zur Verbreitung der Reformation ganz wesentlich beigetragen. In der Folgezeit hat man bis in unser Jahrhundert hinein leider diese gute Vorarbeit Luthers gerade beim Katechismusunterricht so gut wie ganz vergessen. Neuerdings aber hat der Arbeitsschulgedanke erfreulicherweise immer mehr den Wert von Bildern im gesamten Unterrichte herausgestellt. Die Fibeln und Lesebücher haben schon seit langem guten Bilderschmuck enthalten. Nur der kleine Katechismus erschien immer noch in seinem alten schmucklosen Gewande und hat vielleicht auch dadurch an Ansehen bei den Schulkindern verloren. Unsere Kinder brauchen mehr als je bei ihrem Drange nach Anschaulichkeit eine Stütze, um die hohen und zum Teil schwerfasslichen Gedanken des Katechismus sich fester einzuprägen. Und wie könnte das besser geschehen, als durch Beigabe von Bildern zur biblischen Geschichte im Sinne Luthers oder durch schlichte, einfache, jedem verständliche schmückende Beigaben aus der Natur und der Umwelt des Kindes. Welcher Künstler hätte diese von führenden Schulmännern längst empfundene Lücke besser ausfüllen können als der gottbegnadete Meister Rudolf Schäfer? Nachdem er uns mehrere Gesangsbücher ausgeschmückt und soeben seine Bilderbibel vollendet hat, soll nun der schlichtere Bibelkatechismus seine Arbeit an den drei größten Schätzen unserer lutherischen Kirche gewissermaßen krönen. Gerade der einheitliche Bilderschmuck von der Hand eines Künstlers uns geschenkt, macht diesen Bilderkatechismus uns so wertvoll. Wir müssen es uns versagen, auf Einzelheiten der Bilder einzugehen. Sie sind ja auch so allgemein verständlich und sprechen alt und jung in gleicher Weise an, dass sich eine Erklärung dazu wohl erübrigen kann. Wie stets, so hat sich auch hier Schäfer in die Schätze des Katechismus und in dessen Quelle die Heilige Schrift tief versenkt. Wie Luther es wollte, so zieht auch er aus der Heiligen Schrift in der Hauptsache die Stoffe heraus, um die Laienbibel recht anschaulich zu gestalten und soweit es irgend geht, wieder zu einem Hausbuche zu machen. Wir kommen von der 4-Jahrhundert-Feier des kleinen Katechismus. Jede solche Jubiläumsfeier bringt die Gefahr mit sich, dass es nur Erinnerungstage sind, die wir feiern. Aber der kleine Katechismus Luthers darf nicht nur ein interessantes Denkmal der Vergangenheit sein, dessen geschichtliche Bedeutung wir vielleicht anerkennen. Er soll und muss uns ein Wegweiser, ein Lebensbuch, ein Heimat-, Haus-, Kirchen- und Schulbuch im besten Sinne des Wortes sein. Vieles ist aus Anlass des Katechismusjubiläums zu Ehren des kleinen Büchleins gedruckt und gesagt worden. Seine bleibende Bedeutung lässt sich in wenigen Worten kaum zusammenfassen. Ein Jesuit hat noch vor wenigen Jahren in Brasiliens Urwald einer deutschen Pfarrerfrau es gestanden. Ja, ihr Lutheraner habt im kleinen Katechismus einen großen Schatz. Den vollendetsten Ausdruck des Glaubens in der volkstümlichsten Form. Solch ein Urteil von katholischer Seite steht nicht allein. Schon bald nach dem Erscheinen des Büchleins rief ein katholischer Geistlicher in Venedig, der die Herkunft des Katechismus nicht ahnte, begeistert aus: »Selig sind die Hände, welche dies heilige Buch geschrieben haben.« Der kleine Katechismus konnte in der Tat auf Katholiken solchen starken Eindruck machen, weil sich in ihm keinerlei Angriffe auf sie darin finden. Das Büchlein ist von dem sonst so streitbaren Luther als Friedensbote geschaffen, das er betend aus der Heiligen Schrift herausgezogen hat, wie es unser Titelbild zeigt. Er selbst bekennt, dass er den Katechismus immer wieder betend durchgehe. »Ich, wiewohl ich ein alter Doktor der Heiligen Schrift bin, so bin ich doch nicht aus der Kinderlehre gekommen und verstehe die 10 Gebote, den Glauben und das Vaterunser noch nicht recht. Ich kann's auch nicht ausstudieren noch auslernen. Aber ich lerne noch täglich daran und bete den Katechismus mit meinem Sohne Hans und mit meinem Töchterlein Magdalene.« Der Katechismus ist die rechte Laienbibel, darin der ganze Inhalt der Christenlehre begriffen ist, wie einem jedem Christen zu seiner Seligkeit zu wissen vonnöten. Der 1917 heimgerufene Präsident der Bayerischen Landeskirche Besel rühmte am Katechismus: »Sein größtes Lob bleibt, dass man ihn beten kann mit Kranken und Sterbenden. Die Auslegung des 2. Artikels, die 7. Bitte bis in die letzte Stunde, dass mit Gnaden aus diesem Jammertal zu dir in den Himmel, die müden Seelen heimwärts geleitet, welche er zum Frieden erlöst hat.« Ein Lehrbuch, das man beten kann, ein Betbuch, das man lernen kann, ein Volksbuch, das man ergründen kann. Das ist Luthers kleiner Katechismus. Treffend bleibt des großen Geschichtsschreibers Leopold von Ranke's Urteil: Der Katechismus, den Luther im Jahre 1529 herausgab, von dem er sagte, er bete ihn selbst, So ein alter Doktor er auch sei, ist ebenso kindlich wie tiefsinnig, so fasslich wie unergründlich, einfach und erhaben. Glückselig, wer seine Seele damit nährt, wer daran festhält. Er besitzt einen unvergänglichen Trost in jedem Momente. Nur hinter einer leichten Hülle den Kern der Wahrheit, der den Weisesten der Weisen genug tut. Luther hat immer wieder gemahnt, den Katechismus fleißig zu treiben und zu lernen mit der Jugend. Hatte ihn doch vor allem die schreckliche Unwissenheit, die er bei seiner Visitation vorfand, in erster Linie getrieben, nach manchen Vorarbeiten, insbesondere durch Katechismuspredigten, die beiden Katechismen abzufassen. Diesen Katechismus oder christliche Lehre in eine solche kleine schlichte Form zu stellen, hat mich gezwungen und gedrungen die klägliche elende Not, so ich neulich erfahren habe, da ich auch ein Visitator war. So sagt er unter anderem in der Vorrede zum kleinen Katechismus. Am 20. Januar 1529 schrieb der Stadtprediger von Wittenberg Georg Röhrer an seinen Freund, den Stadtschreiber Stefan Roth in Zwickau, von den Katechismustafeln, die er in seiner Studierstube aufgehängt habe. Diese Tafeln waren der Vorläufer des großen und kleinen Katechismus. Am 16. Mai lag der Katechismus als Büchlein gedruckt vor. 2 Monate später bereits die 3. Auflage. 1 Jahr nach dem Erscheinen kann Luther selbst dankbar bekennen: Es wächst jetzt die zarte Jugend von Kneblein und Maidlein mit dem Katechismus und Schrift wohl zugerichtet, dass mir's in meinem Herzen sanft tut. Dass ich sehen mag, wie jetzt junge Knaben und Maidlein mehr beten, glauben und reden können von Gott, von Christo denn vorher und noch alle Stift, Klöster und Schulen gekonnt haben und noch können. So hatten die Väter der Konkordia allen Grund, beide Katechismen Luthers den symbolischen Büchern der lutherischen Kirche einzureihen. Weil solche Sachen aus dem gemeinen Laien und derselben Seligkeit betreffen, bekennen wir uns auch zu dem kleinen und großen Katechismus Dr. Martin Luthers, als zu der Laienbibel, darin alles begriffen, was in der Heiligen Schrift weitläufig gehandelt und einem Christenmenschen zu seiner Seligkeit vonnöten ist. Unser Büchlein ist das feinste und stärkste Einheitsband der lutherischen Christenheit geworden. Der erste lutherische Weltkonvent in Eisenach 1923 rief daher mit Recht alle lutherischen Christen auf, sich dafür einzusetzen, dass der kleine Katechismus der Jugend erhalten bleibe. Auch der zweite lutherische Weltkonvent in Kopenhagen, in den ersten Julitagen 1929 abgehalten, schloss sich dieser Forderung einmütig an. Mit der ganzen lutherischen Christenheit schließt sich der zweite lutherische Weltkonvent in dem dankbaren Gedächtnis zusammen, zu dem uns die 400-jährige Erinnerung an die Entstehung des kleinen Katechismus Dr. Martin Luthers aufruft. Er bekennt sich mit Freuden zu der nach Form und Inhalt echt biblischen Darstellung der göttlichen Offenbarung, die gleichzeitig unentbehrlich ist für die Unterweisung der Jugend, wie richtunggebend und erbauend für die Gemeinde der Erwachsenen. Er sieht darum die Aufgabe der lutherischen Kirchen darin, dies gesegnete Büchlein in Haus, Schule und Kirche lebendig zu erhalten, und wünscht, dass es allenthalben gelingt, ihm in Sonderheit im Religionsunterrichte der Schule die Geltung zu erringen und zu erhalten, die ihm nach seinem Wesen und seiner Bedeutung zukommt. Schäfers Bilderkatechismus kann am besten diesen Wunsch des lutherischen Weltkonvents fördern helfen. Der Künstler hat einst, wie er gelegentlich erzählt, den Katechismus von seiner Mutter als Kind gelernt, auch als er ihn noch nicht voll zu würdigen wusste. Nun schenkt er uns durch seine Bilder Gelegenheit, den Katechismus der Jugend von neuem lieb und wert zu machen. Nun mahnt er uns aber auch mit Luther, das Stadtrecht unserer Kirche nicht zu vergessen, es zu lernen und zu halten, wenn anders wir Bürger im Reiche Gottes sein wollen. Gott lasse den Weg des schmucken Büchleins gesegnet sein, damit es wahr bleibt, was Luther schreibt. Der Katechismus wird müssen bleiben und das Regiment in der christlichen Kirche behalten und herbleiben. Und wiewohl sich viele da widerlegen, doch wird er bleiben und die Herrschaft und Oberhand behalten durch den, von welchem geschrieben steht: Du bist ein Priester ewiglich. Psalm 110. Dieses Nachwort zum kleinen Katechismus von Dr. Martin Luther wurde von Dr. G. Kropaschek in Dresden verfasst.